1. Der Herr sprach zu Mose und sagt, 2. Bezahl, den Sohn Ueis, des Sohns Hus, ausdem Stamm Juda, habe ich persönlich ausgewählt und in mitdem Geist Gottes erfüllt, 3. In dem ich im künstlerisches Geschick, Verstandnis, Wissen und Vielfältige Handwerkliche Fähigkeiten verliehen habe. 4. Dies gaben sollen es im ermöglichen, Kunstvollentwurf zu schaffen und dies in Gold, Silber und Kupfer am zu setzen. 5. Edelstein zu farsen soiholz zu bearbeiten, ml arten von Kunsthandwerk or zu führen. 6. Zudem habe ich im Oholiab, den Sohne Hissemarks ausdem Stamm dan, zur Seed gestellt und allen begabten Handwerken besondere Fähigkeiten verliehen, damit SI gemeinsam als anfertigen können, was ICHDIR aufgetragen habe. 7. SIE sollen das offenbaren zelt, die Bunsleit MIT Ira Deckplatt und Alzugehorigen Gerät anfertigen. 8. Des Weiteren den Tisch MIT seinem Zubehor, den reinen goldenen Luchter MIT allen seinen Geräten und den Ratcheralter. 9. Ebenso den Brandopferalter MIT seinem gesamten Zubehor und das Waschbecken MIT seinem Untergestel. 10. Auch die Kunstvoll gewebten Gewander für den Priesterlichen Dienst, so wohl für den Priester Aaron als auch für sein Son. 11. Zudem das Saubel und das Wohlriechend Raucherwerk für den Heiligen Gebrauch. SIE sollen als Genor so herstellen, YICHSDIR befohlen habe. 12. Der Herr gab Mose weitere Anweisungen. 13. Du sollst den Israeliten befehlen, mein Sabbat sorgfältig zu halten, denn der Sabbat ist ein Jüdisches Zeichen zwischen mir und Juk von Generation zu Generation, damit erkennt, das ICH, der Herr, es bin, der Juk Highlight. 14. Die Schalt sollt den Sabbat halten, denn ist Juk Heilig. Wherein in Tweet, soll mitdem Tod best draft where den Jeder, der an diesem Tag arbeitet, muss aus seinem Volk ausgeschlossen werden. 15. Sechs Tage lang darf gearbeitet werden, doch der sieben Tag ist ein Sabbat der Wolligen Ruhe, der dem Herrn geweiht ist. Wer am Sabbatag arbeitet, soll ebenfalls mitdem Tod bestraft werden. 16. Die Israeliten sollen den Sabbat als ein Uigverpflichtung von Generation zu Generation halten und in als Bund feiern. 17. Soll für immer ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten sein, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen, am siebenten Tag aber Ruhte und Erholt sich. 18. Nachdem der Herr sein Gesprach mit Mose auf dem Berg Sinai beendet hat, übergab ihm die beiden Gesetzestafeln aus Stein, die vom Finger Gottes beschrieben waren.